an, die sagt, nein, eine bunte Mannschaft, die zieht hier nicht ein. Was soll ich machen? Die Verbanden, weil sie leer stehen. Man müsste den Buchstaben, die Leute bevor. Für den Makler wird es dann nicht mehr los. Nein, nein, das können wir nicht machen mit mir. Hilfe, ich ruf die Polizei. Lass das, denn ich hasse das. Was soll ich machen? Oh Mann, ich blick auch aus. Gibt's denn für uns? Yeah.